Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute eine Ursendung von Helga Taug und Daniel Wetzel, Rimini-Protokoll. Sagnik Chakraborty, Mitte 20, Callcenter-Mitarbeiter in der Millionenmetropole Kalkutta, liebt die deutsche Romantik. Der Schauspieler Lars Rudolph und der Callcenter-Agent skypen im digitalen Netz und erzählen sich die Geschichte von Ludwig Tiecks blondem Eckbert. Die beiden lassen sich auf ein Spiel ein, das die Grenze von Fantasie und Realität aufhebt und eine neue Wirklichkeit schafft. Spiel im Spiel, eine der großen romantischen Vorstellungen von Kunst. Ich heiße Sagnik und ich bin Inbound Agent. Ich verkaufe Pizzas auf dem Telefon. Ich habe keinen Bart. Mein Gesicht ist ganz rasiert. Ich habe schwarzes Haar, dunkelbraune Augen. Und hier bin ich bei einem Callcenter. Ich sehe hier meine Kolleginnen und Kollegen. Sie sind sehr hektisch bei der Arbeit. Sie sprechen am Telefon mit falschem Akzent. Sie sprechen mit Kunden aus Australien und Neuseeland. Eine Gruppe von ihnen. Hier bei diesem Callcenter gibt es ungefähr 30 Workstations. Und das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass 30 Gespräche gleichzeitig stattfinden. Ich bin ein sehr romantischer Mensch und ich genieße, was ich jetzt hier mache. Waldeinsam Skype. Ein romantisches Märchen aus den deutsch-indischen Wäldern. Von Helga Taug und Daniel Wetzel. Rimini-Protokoll. Mit Sagnik Chakraborty und Lars Rudolph. Erstens, wie Philipp Walter Schubert hört, hungrig wird und eine Pizza bestellt. 1, 2, 3, 4. Die Krähe. Il Bosco Pizza Service. Ich heiße Luigi. Sie heißen Herr Walter, oder? Herr Walter, ich hätte gerne Pizza Buffalo. Pizza Buffalo 26 cm. Danke. Ja, ich bitte? Ich sehe gerade das Mais. Können Sie den Mais weglassen, bitte? Okay. Das Mais lasse ich weg. Ich schreibe das hin. Mais weggelassen. Okay. Und darf ich bitte Ihre Nummer haben? Ihre Telefonnummer? Telefonnummer 8276-8025. Ja. 025. Walter. Gut. Ja. Mhm. Ja, Herr Walter? Nummer 5, meine Adresse haben Sie ja eigentlich, nicht? Genau. Gut. Wir haben Ihre Adresse und wir schicken Ihr nach der Adresse an die Adresse von Katzbachstraße, oder? Katzbachstraße. Mhm. Genau. Und in 30 Minuten bekommen Sie Ihre Bestellung. Gut. Ja, vielen Dank. Und ich gebe Ihnen noch eine Kundennummer. Eine Kundennummer. Okay. Ja, und Ihre Kundennummer Nummer ist, Sie können das notieren. Wozu brauche ich? 9. Was? Ja. 1469. Oh, okay. Wenn Sie das nächste Mal anrufen, sollen Sie diese Nummer sagen eigentlich. Dann bekommen Sie etwas als gratis. Ja, vielen Dank. Ja, es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen gesprochen zu haben. Ja, auf ganz meinerseits. Also, gute Nacht dann. Gute Nacht. Zweitens, wie Walter wieder bei mir eine Pizza bestellt und sich mit mir plötzlich in dem romantischen Märchen der blonde Eckbert befindet. Il Bosco. Guten Abend, mein Name ist Luigi. Ah, mein Name... Luigi, hallo. Wie geht's? Du bist ja immer da. Sag mal, bist du 24 Stunden auf Leitung? Ich glaube, ich würde also heute mal in Orlando probieren. Was meinen Sie? Das ist doch ganz gut, oder? Pizza Orlando, ja, das ist eine gute Idee. Und sagen Sie mir bitte, sind Sie alleine jetzt? Ja, ja. Niemand bei Ihnen. Ja. Und sagen Sie, da ist doch kein Mais drauf, oder? Nein, kein Mais. Überhaupt kein Mais bei Pizza Orlando. Aber Sie haben mir Ihren Namen nicht gegeben. Darf ich wissen, bitte, mit wem ich spreche? Walter. Walter? Ohne TH, also nur mit T. Mit T, aha, also ja. Ich habe diesen Fehler gemacht, weil ich einmal eine Geschichte gelesen habe. Diese Geschichte hatte einen Charakter, der Walter hieß. Und dieser Walter hat den Buchstaben H in seinem Namen. Die Geschichte hieß der blonde Egbert. Genau, genau. Der blonde Egbert von Ludwig Tieck. Und ich heiße Egbert. Egbert, ja, ich bin Walter. Ja. Mensch. Ich habe blonde Haare. Nun, in der Geschichte ist es ja, dass du im Harz wohnst. Kennst du den Harz eigentlich? Ja. In einer Gegend des Harzes wohnte ein Ritter. Du bist ein Ritter? Genau. Den man gewöhnlich nur den blonden Egbert nannte. Und du hast auch ein Weib. Ja, und ein Schloss auch. Ein Wohnen Schloss, genau. Schloss. Und es ist sehr einsam bei euch. Es ist nicht viel los. Das ist nur Wald und Bäume und Rehe und Hirsche. Mhm. Und es war schon im Herbst, als Egbert an einem nebligen Abend mit seinem Freunde und seinem Weibe Bertha um das Feuer eines Kamines saß. Ich komme aber ziemlich oft zu euch zu Besuch eigentlich. Mhm. Die Flamme warf einen hellen Schein durch das Gemach und spielte oben an der Decke. Ich habe da was zu arbeiten bei euch, oder? Ja, genau. Kräuter und Steine. Ja. Die Nacht sah schwarz zu den Fenstern herein und die Bäume draußen schüttelten sich vor nasser Kälte. Schmeckt die Pizza? Ja, also ich warte natürlich immer noch, aber die wird schon kommen. Mhm. Nun ward Wein und die Abendmahlzeit hereingebracht, das Feuer durch Holz vermehrt und das Gespräch der Freunde heiterer und vertraulicher. Auf einmal fasst du dir doch das Herz, also Egbert sagt sich, so jetzt erzähle ich es ihm, jetzt muss irgendwie Bertha, deine Frau, ne? Mhm. Soll ich Bertha die Geschichte erzählen lassen? Also dann fängt ja Bertha an, aus ihrer Jugend zu erzählen. Mhm. Und dann, wie war das nochmal? Die Geschichte? Mit Bertha. Mit Bertha. Sie hat nicht anpassend gelebt. Sie hat eine sehr schmerzhafte Jugend. Also ihr Vater hat sie absolut schlecht gehandelt. Und sie hat weggeflohen durch den Dschungel, durch den Wald. Vorher hatte sie aber immer schon zu Hause hatte sie so komische Wahnvorstellungen, weil sie hat von Gold und Silber geträumt, dass sie damit überschüttet wird. Genau, genau, genau. Und dass genau. sie so Geister heraufschweben sah mit unterirdischen Schätzen und Kiesel, die Schätzen. Sich in Edelsteine verwandeln. Edelsteine, würden. Edelsteine, genau. Dann musste sie fliehen. Weil sie von ihren Eltern auch geschlagen wurde. Genau, und ihr Vater hat sie womöglich mehr als schlecht behandelt. Ja. Und die ganze Nacht hindurch weinte sie herzlich und sie fühlte sich so außerordentlich verlassen. Sie hatte ein solches Mitleid. Mit mir selber. Mit sich selber. Dass ich zu sterben wünschte. Dass ich zu sterben wünschte. Drei Sonnen. Ich fürchtete den Anbruch des Tages. Ich wusste durchaus nicht, was ich anfangen sollte. Ich war der Verzweiflung nahe. Sie angesehen. Walter? Ja? Sie ist doch dann also abgehauen und in den Wald gegangen. Ja. Also die Tür tat sich auf. Und als der Tag graute, stand ich auf und eröffnete fast ohne, dass ich es wusste, die Tür unserer kleinen Hütte. Und ich stand auf dem freien Felde. Bald darauf war ich in einem Walde, in dem der Tag kaum noch hineinblickte. Ach, meine Sonnen, sei dir. Schaut an, dann doch ins Angesicht. Dann lief ich immer fort, ohne mich umzusehen. Ich fühlte keine Müdigkeit, denn ich glaubte immer, mein Vater würde mich noch wieder einholen und durch meine Flucht gereizt mich noch viel grausamer behandeln. Behandeln, ja, genau. Und dann ging sie immer weiter und... Als ich aus dem Walde wieder heraustrat, stand die Sonne schon ziemlich hoch. Ich sah jetzt etwas Dunkles vor mir liegen, welches ein dichter Nebel bedeckte. Drei Sonnen sah sie am Himmel stehen. Genau. Hat sie ganz stier angesehen, die Arme. Sehr, sehr romantisch, ne? Sehr romantisch, düster auch. Ja, von Herrn Franz Schubert. Von Schubert. Kennst du den? Natürlich. Ah. Ich kann noch eine Pizza drauf wetten. Lieber nicht Pizza. Lieber nicht Pizza. Ich trau mich gar nicht, den Karton zu öffnen, ehrlich gesagt. Karton? Den Karton. Da ist ein Karton. Eine Pizza kommt in einem... Ja. Karton, Kartonen, der sehr fettig ist schon, also ist sehr so durchgesuppt schon, das Zeug. Oh. Mir ist auch der Appetit ein bisschen vergangen über unser, also... Wer glaubst du, bin ich jetzt im Moment? Deine Großmutter wahrscheinlich. Meine Großmutter? Oder du bist... Nee, oder du bist... Eckbert mit getönten Haaren, er versteckt sich. Nein, ich bin so immer, wenn ich, also auch wenn ich vielleicht Eckbert bin oder Luigi bin. Ich bin jetzt Philipp Walter. Okay, Pizza wurde schon geliefert. Il Bosco Pizza Service. Ja, entschuldigen Sie bitte, das ist eine Frechheit hier, was Sie mir eben angeliefert haben. Ist ja voll mit Mais. Die Pizza ist voll mit Mais. Voll mit Mais, aber Pizza Orlando soll überhaupt nicht voll mit Mais eben sein. Eben, genau, das ist ja genau der Punkt. Was machen wir da? Bitte? Kriegt man das Geld zurück? Es tut mir so sehr leid, dass es so bei... Es tut dir so sehr leid? Das ist ja wirklich eine gute Floskel. Es tut mir so sehr leid. So eine versaute Pizza habe ich selten genossen. Nee, aber können doch, Sie bitte, also wirklich, doch. Wir bleiben wieder beim Sie am besten, meine Kundennummer da löschen. Weil so geht's ja nun mal nicht. Ich bin wir gerade, sind ja hier in Deutschland, da wird ja nur richtig abgerechnet. Und Ware für, das ist was getauscht wird. Ich werde mit meinem Supervisor und... Wo sitzen Sie bitte? Wo ist Ihr Büro? Wo sitzen Sie an dieser Telefonleitung? Vielleicht würden Sie gerne ein Pasta haben. Und ich habe einige andere Arten der Pizzas, die ich Ihnen gerne anbieten werde. Ihre scheiß Pizzas können sich irgendwo, also bitte, ich möchte, bitte, wo ist Ihr Büro? Nein, das muss ich jetzt leider sagen, das geht Ihnen nichts an. Es ist bitte? Alles, Sie haben mir ja ein Futter verkauft, das ist, sowas frisst doch nur der Vogel, so ein Mais. Es tut mir leid, aber es ist ein Unfall. Ja, aber wie ist das passiert? Okay, ich spreche mit dem Supervisor. Ich würde Ihnen auch gerne mal sprechen, Ihren Supervisor. Ja, ich muss jetzt auflegen, also weil ich eine neue Bestellung... Auflegen. Ja, ich würde jetzt, Herr Na, Walter, bitte, ich muss... Sie legen jetzt nicht auf. Ich muss jetzt auflegen, es tut mir leid. Wie war meine Kundennummer? Eckbert, bitte sprich mit mir. Eckbert, das war nicht so gemeint. Drittens, wie Walter mich zum ersten Mal anruft, ohne eine Pizza zu bestellen. Hallo? Sadnik. Hallo, ja. Wie geht's? Ja, mir geht's sehr gut, danke, danke. Wie geht's dir selber, Walter? Ach gut, und wie geht's Egbert? Egbert geht es auch im Moment sehr gut. Viertens, wie Bertha immer weiter geht und wie die Alte ins Spiel kommt. Na, und dann geht sie immer weiter, von Hunger und Durst getrieben und... Ich verdoppelte meine Schritte. Und dann auf einmal sitzt die Frau da. Auf einem Wasserfall? Die sitzt auf einem Wasserfall? Genau. Ja, und... Oh, alles so, okay? Hat sie vielleicht die Alte gehustet? Ja, oder... Sie ließ mich neben sich niedersetzen und gab mir Brot und etwas Wein. Genau. Als sie geendet hatte, sagte sie mir, ich möchte ihr folgen. Mit ihrem Krückenstocke ging sie ziemlich behende. Und die war so komisch, diese Frau, die hat immer mit dem Gesicht so gewackelt. Genau. Mhm. Sie konnte gar nicht richtig das Gesicht erkennen, weil es immer in Bewegung war. Ja, genau. Und bei jedem Schritt verzog sie ihr Gesicht so. So wackeln die ganze Zeit. Dass ich im Anfang darüber lachen musste. So vielleicht war sie so eine Art Hexe. Gibt's das bei euch? Ja, natürlich, es gibt doch Hexen. Oh. Ach so. Fünftens. Wie Bertha mit der Alten zu ihrer Hütte geht und dort den Hund Stromian und den Vogel vorfindet. Ach so, der Hund da, war... Genau. Der Hund, wie war das bellte, mit dem Hund, der war... Der bellte. Unten, mitten in den Bäumen lag eine kleine Hütte. Ein munteres Bellen kam uns entgegen und bald sprang ein kleiner, behender Hund die Alte an. Und dann kommt der Vogel. Dann kommt der Vogel. Piep. Als wir vom Hügel heruntergingen, hörte ich einen wunderbaren Gesang, der aus der Hütte zu kommen schien. Wald Einsamkeit, die mich erfreut, so morgen wie heute, in ewiger Zeit. Oh, wie mich freut Wald Einsamkeit. Diese wenigen Worte wurden beständig wiederholt. Wenn ich es beschreiben soll, so war es fast, als wenn Waldhorn und Schalmei ganz in der Ferne durcheinander spielen. Piep. Piep mag der eigentlich nur. Naja, und dann ist sie auf einmal aufgenommen bei der Alten. Ja. Die geht ja auch immer weg. War sie eine sehr nette Hexe, eine gute Hexe. Ja, ja. Wenn überhaupt eine Hexe. Ich musste spinnen und ich begriff es auch bald. Dabei hatte ich noch für den Hund und für den Vogel zu sorgen. Ich lernte mich schnell in die Wirtschaft finden und alle Gegenstände umher wurden mir bekannt. Nun war mir, als müsste alles so sein. Ich dachte gar nicht mehr dran, dass die Alte etwas Seltsames an sich habe, dass die Wohnung abenteuerlich und von allen Menschen entfernt liege und dass an dem Vogel etwas Außerordentliches sei. Und der hat nämlich jeden Tag ein Ei gelegt. Und genau. Da war doch diese Perle drin. Da gibt es die Perle. Die Perle war da drin. Und die hat Perle sie doch nicht, dann, nicht, die wurde nicht, ja die Hausmeisterin von dem Vogel quasi. Weil die Alte doch dann immer auf, weggespaziert ist. Oft monatelang. Ja, und sie sollte zuverlässig für den Vogel und auch für den Hund sein. Und das Spinnen und sie sollte arbeiten da und so weiter. Und, genau. Und das ist ihr natürlich dann überdrüssig geworden, ne? Ja. Ja. Der Hund liebte mich sehr und tat alles, was ich wollte. Der Vogel antwortete mir in seinem Lied auf alle meine Fragen. Mein Rädchen drehte sich immer munter. Und so fühlte ich im Grunde nie einen Wunsch nach Veränderung. Genau. Und das Tolle war aber auch, dass die Alte ihr das Lesen beigebracht hat. Und aus dem Wenigen, was ich las, sagt Bertha, bildete ich mir ganz wunderliche Vorstellungen von der Welt und von den Menschen. Ich hatte auch von Liebe etwas gelesen und spielte nun in meiner Fantasie seltsame Geschichten mit mir selber. Ich dachte mir den schönsten Ritter von der Welt. Ich schmückte ihn mit allen Vortrefflichkeiten aus, ohne eigentlich zu wissen, wie er nun nach all meinen Bemühungen aussah. Ja, ihr lächelt. Wir sind jetzt freilich alle über diese Zeit der Jugend hinüber. Naja. Du bist brav, mein Kind, sagt sie einst zu mir mit einem schnurrenden Tonne. Also, du bist brav, mein Kind. Du bist brav, mein Kind. Wenn du so fortfährst, wird es dir auch immer gut gehen. Aber nie gedeiht es, wenn man von der rechten Bahn abweicht. Also von der rechten Bahn abweichen. So, wie kommen wir jetzt hier zusammen, mein Lieber? Es ist ein Fehler. Bitte jetzt also sagen, wo Sie da sitzen, in welchem Bezirk von Berlin? In welchem verschissenen Büro sitzen Sie da eigentlich, im Wedding oder wo? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Entschuldigen Sie mal bitte, ja, sind Sie hier irgendwie im Märchen oder was? Suchen Sie bitte meine Anweisungen. Welche Anweisungen, was bitte? Anweisungen. Sogar auf der Erde bin ich natürlich, in dieser Welt. In Europa, okay, das kann ich, höchstens kann ich, okay, wir sind in Ost-Berlin, Ost-Berlin sind wir, in Bezirk Charlottenburg, aber über Ihr Geld spreche ich mit meinem Supervisor. Wer ist jetzt im Ost-Berlin, im Bezirk Charlottenburg, was labern Charlottenburg. Sie denn da? Hallo? In Berlin, Ost-Berlin. Hallo? Ja, hallo, ich bin da. Ja, bitte, also was ist jetzt, wo ist denn Ihr Supervisor? Moment, ich frage ihn nochmals. Sind Sie da? Nein, Sie sind nicht da. Okay, er ist nicht da. Was spielen Sie denn hier für ein Theater? Er hat selber gesagt. Er hat selber gesagt, dass er nicht da ist. Also sagen Sie, sind Sie jetzt wirklich Walter? Oder sprechen Sie als Lars? Als Lars Rudolf? Orange Juice? Hä, Orange Juice? Hä, Orange Juice? Das ist Misty Korevano. Warum sprechen Sie jetzt auf einmal Englisch? Bitte? Nein, das ist nicht Englisch. Meine Kollegin hat mir ein Getränk gegeben. Das ist, ist eine andere Sprache. Sie kennen diese Sprache nicht vielleicht. Es ist Bengali. Bengali, da sitzen Sie doch auch sicher. Bengali. Ich sitze gerade in Kalkutta. Wie soll ich da jetzt an mein Geld kommen, bitteschön? In Indien. Sie sitzen in Indien? Ja. Ja, ich sitze in Indien und in Kalkutta, es ist eine große Stadt, in Ostindien genau zu sein. Sie sitzen in Indien und verkaufen Pizza? Ich verkaufe die Pizza nicht, ich verkaufe meine Begabung, die Pizza zu verkaufen. Du bist 10.000 Kilometer weg von der Pizza, die du verkaufst, mein Lieber. Das die Unternehmer. Hast du es überhaupt mal eine Pizza gegessen? Bist du ein Pizzaverkäufer? Ist Lars ein Schauspieler? Sonic? Ja? Sag mal, du sprichst ja so tadellos Deutsch. Oh, danke schön. Tadellos, danke. Also wirklich großartig. Das, wo hast du es gelernt? Tadellos ist ein sehr nettes Wort von dir, das mir zu sagen. Ganz rein spreche ich nicht, aber ich habe die Sprache am Max Müller Bhavan Kalkutta, das heißt Goethe-Institut Max Müller Bhavan Kalkutta, gelernt. Wie heißt das? Max Müller was? Ja, Max Müller Bhavan, also Bhavan. Bhavan, das heißt Institut. Aber normalerweise Bhavan heißt Haus oder Wohnung. Max Müller Institut. Weil, der hat die Winterreise auch geschrieben und nein, Wilhelm Müller war der Schriftsteller von Winterreise und auch schöne Müllerin, ich glaube. Ja. Das gibt es auch. Der Vater heißt der Griechen Müller. Der Sohn ist der Indian Müller. Mhm. Ja, und Max Müller war sein Sohn und er war ein Sanskrit-Forscher, ein Sprachforscher eigentlich. Und sein größtes Werk war, Indien eine neue Geschichte zu dem Westen zu geben. Davor war Indien das Land der Schlangen, das Land des schwarzen Menschen, nicht ein gelehrtes Land oder ein Land der begabten Menschen. Und Max Müller war der Erste, das alles zu entdecken. Und zum Beispiel, ich habe eine große Liebe für deutsche Kultur entwickelt. Und die Liebe zur deutschen Kultur, wie kam die, bevor du Deutsch konntest? Es war immer da eigentlich, seit meiner Kindheit. Ich hatte große Liebe für die Musik, die nicht zu übersetzen ist. Und wie alt warst du, als es anfing, diese... Mit 2 oder 3 vielleicht. Aber, und genau. Deine Eltern haben das dir vorgespielt? Am Radio habe ich das gehört und wir hatten Kassetten und ich habe die Sprache gelernt, also als Hobby hatte ich das gelernt. Mhm. Aber jetzt ist es ein großer wirtschaftlicher Vorteil. Aber ich würde gerne wissen, sagen Sie mir, was für Hobbys haben Sie oder wovon haben Sie Liebe? Ich archiviere Vogelstimmen. Das heißt, ich analysiere die Vogellaute. Wir vergleichen zum Beispiel, wir haben Krähen aus Rom, Krähen aus Kalkutta, Krähen aus Helsinki und Krähen aus... War mit mir aus der Stadt gezogen. Kennst du dieses Lied? Gott war mit mir aus der Stadt gezogen. Ja, und kannst du das Lied? Kennst du das Lied? Die Krähe. Ja, genau, die Krähe. Gott war mit mir aus der Stadt gezogen. Genau. Kack war mit mir aus der Stadt gezogen. Ich habe erst Gott gedacht, aber es ist ja nicht Gott, es ist Kack. Ja, Kack, genau, genau. In Bengali sagen wir Kack. Kack ist Krähe. Und dann war mit mir aus der Stadt gezogen? Eine Krähe ist Ekti Kack. Ekti Kack amar sathe. Shohor chere chole ashe. Eti kaka mai shati. Wunderschön. Shohor chere chole ashe. Sechstens, wie das Spiel in die nächste Runde geht, Wetter von der rechten Bahn abweicht und erneut alles hinter sich lässt. Wie wäre das, wenn du jetzt Bertha wärst? Du bist Bertha und erzählst 4 Jahre hin und her, hin und her, Tag, Nacht, Tag, Nacht. Und dann auf einmal erzählt sie... Die Alte war schon einige Tage abwesend, als ich mit dem festen Vorsatz aufstand, die Hütte zu verlassen und die sogenannte Welt aufzusuchen. Der Hund sprang mich unaufhörlich an, der Sonnenschein breitete sich munter über die Felder aus, die grünen Birken funkelten, ich hatte die Empfindung, als wenn ich etwas sehr Eiliges zu tun hätte. Ich griff also den kleinen Hund, band ihn in der Stube fest und nahm dann den Käfig mit dem Vogel unter den Arm. Der Hund krümmte sich und winselte über diese ungewohnte Behandlung. Er sah mich mit bittenden Augen an, aber ich fürchtete mich, ihn mit mir zu nehmen. Noch nahm ich eins von den Gefäßen, das mit Edelsteinen angefüllt war. Die übrigen ließ ich einfach stehen. Mhm. Und dann drehte der Vogel den Kopf auf eine wunderliche Weise. Als ich mit ihm zur Tür hinaus trat, der Hund strengte sich an, mir nachzukommen, aber er musste zurückbleiben. Der Hund bellte und winselte immerfort. So wie ich weiterging, hörte ich das Bellen immer schwächer. Und endlich hörte es ganz auf. Ich weinte und wäre beinahe wieder umgekehrt, aber die Sucht, etwas Neues zu sehen, trieb mich vorwärts. Ja, genau. Im Walde glaubte ich oft, die Alte würde mir plötzlich entgegentreten. Der Vogel wollte einige Mal zu singen anfangen, aber da er getragen ward, musste es ihm wohl unbequem fallen. Auf einmal kam sie doch wieder zu ihrem Elternhaus zurück. Genau, zum Dorf ihrer und Eltern. Geht da rein und erkennt die Klinke auch, das ist alles noch wie früher. Und dann dachte sie sich vorher eigentlich, ah super, jetzt ist sie reich, jetzt kann sie eigentlich ihre Leute beschenken und den Reichtum teilen. Und dann sitzen da aber so wie Zombies auf einmal so irgendwelche Leute und ihre Eltern waren gestorben. Mhm. War das so? Ja, genau. Dann kam sie zu dieser Gegend, zu dieser Stadt eigentlich. Und genau. Hier mietete sie ein kleines Haus mit einem Garten und so wunderbar, als ich es vermutet hatte, kam mir die Welt nicht vor. Aber ich vergaß die alte und meinen ehemaligen Aufenthalt etwas mehr. Und so lebte ich im Ganzen recht zufrieden. Genau. Siebtens. Wie der Vogel ein neues Lied anstimmt und ich meine Offenbarung scheu. Genau, und dann hat der Vogel einfach angefangen zu singen. Ja, und zwar mit einem veränderten Lied. Wald Einsamkeit, wie liegst du weit? Und sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ja. Ja, genau, die Gedanken und dann, kamen zurück. Und der hörte überhaupt nicht auf mit dem Lied. Wald Einsamkeit, wie liegst du weit? Und ich gereut, eins mit der Zeit. Bertha konnte das Lied überhaupt nicht ertragen. Sie konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Alles fiel ihr von Neuem in die Gedanken und mehr als jemals fühlte sie, dass sie Unrecht getan hatte. Ach, eins gefreut, bald Einsamkeit. Herzhaft drückte ich die Finger zusammen. Und dann bringt sie diesen scheiß Vogel um. Ne? Genau, jetzt. Naja. Schließlos. Aber er war schon gestorben. Ich begrub ihn im Garten. Achtens, wie Lars herzhaft zudrückt und mich über Camilla ausquetscht. Okay, ausquetscht. Das ist ein neues Wort für mich. Wann warst du in Deutschland? 2005. Wie war das da für dich in Deutschland? War das auch Teil deiner Berufung? Du warst nicht verliebt oder so? Du warst in eine Deutsche verliebt? Ja. Ja, ist ja gut. Jetzt erinnere ich mich nicht so sehr dran. Also, wie hieß die denn? Bitte? Wie hieß die? Sie hieß Ludmilla. Ludmilla? Ja. Normalerweise heißen die Camilla und Camilla. Ja. Und da warst du mit der so fest, so total verknallt in die? Ich dachte, es wäre meine große Liebe und sie auch. Ja. Dachten wir beide damals. Ja. Aber dann, wenn wir fertig damit waren, verstanden wir beide, dass es also nur ein Kapitel war. Zum Beispiel, ich glaubte und ich glaube immer noch in ewige Liebe und sie überhaupt nicht. Das war der größte Unterschied. Und, aber was ist ewige Liebe? Ewige Liebe, also ich bin ein sehr romantischer Mensch und ich glaube an Dinge, die vielleicht nicht existieren. Und von meinem Glauben mache ich die existieren. Hm. Und jetzt erinnere ich mich an ein sehr romantisches Lied eigentlich. Es ist in der Sprache meiner Eltern, Bengali. So ist wie es läuft so. Diese geschmückte Kette, Emoni Haramai, Nahishadi, Ere Purte Gele Lage, Ere Chirte Gele Baje, Emoni Haramai, Nahi Shaji Kantho Jirodh Kare Shurto Nahi Share Oye Dike Je Mon Pore Roy Mon Lagi Na Kaji. Du hast sie im Internet kennengelernt vorher, oder? Es war beim Pizza bestellen eigentlich. Und wir haben sozusagen in eine Stimme verliebt zu sein. Und eure Stimmen passten. Sie hat mir auch dasselbe gesagt. Dann hast du sie gesehen und dann war, was war da auf einmal? Ich dachte, ich würde es einmal versuchen, also sozusagen to give it a try. So. Yeah, give it a try, yeah. Ich weiß nicht, ich hatte diese, also es war unheimlich, aber ich hatte dieses Gefühl, dass, also ich hatte dieses. Und sie auch. Also, sie wollte ja, natürlich weg von dir und sie in ihre Waldeinsamkeit. Und damals hatte ich auch dieses Lied, als ich in Berlin war, vielmals gesungen. Dieses Lied kenne ich seit dieser Zeit. Waldeinsamkeit, wie liegst du weit? Du hast Angst, mir das, du hast Angst, mir das zu erzählen. Ne? Hör jetzt auf zu singen. Hör auf! Ich erwürg dich gleich, Vogel. Was ist mit Camilla eigentlich jetzt? Tu nicht so, als wenn du ein Vogel wärst. Und lebt Camilla noch eigentlich? Waldeinsamkeit. Waldeinsamkeit. Ich leg jetzt auf. Das ist ja, also... Einsam. Weg ist er. Der hat nämlich Angst, sich so offenbaren. Also ich habe versucht, nicht von dem von der richtigen Bahn zu abzuweichen. Nächste Überschrift. Nächste. Neuntens. Lars ruft wieder an. Ich kann meine Vergangenheit nicht aus der Welt schaffen. Hallo? Hallo. Vogel. Ja. Du bist verstummt, das ist gut. Was? Hallo? Nee, weiter hier. Ja, bist du satt? Ja, Hast du gegessen? Hat super geschmeckt, alles gut. Ja, es gab mal eine Unterbrechung. Ich habe aufgelegt, weil ich muss ja auch jetzt hier, weil dieses Treffen mit Camilla, das interessiert mich schon, weil es hat ja auch mit mir zu tun, weil du bist ja Eckbert. Mhm, okay. Und Walter weiß Bescheid, weil wir sind gute Freunde. Mhm. Und du hast sie dann getroffen und dann hat sie aber gesagt, sie will nicht, oder? Ja. Wie war das? Es war eigentlich nicht sehr anderes als die Realität. Ja. Dann kamen wir zu diesem Verständnis, dass es also einige grundsätzliche Unterschiede gibt. Was hast du dann gemacht, als sie hat dann nach 2 Tagen hat sie dich rausgeschmissen. Aber wir kommen jetzt aber zurück zur Geschichte. Und warum ging der Abend so seltsam aus mit Walter? Mit Walter? Nein, ich meine mit Camilla. Nein. Eckbert. Nein, jetzt zurück zur Geschichte. Das reicht. Leg jetzt bloß jetzt nicht wieder auf. Sie heißt aber Bertha. Zehntens. Wie Walter Bertha mit einem kleinen Satz zu Tode erschreckt. Walter wünschte ihr mit einem Handkusse eine gute Nacht und sagte, edle Frau, ich kann mir euch recht vorstellen, mit dem seltsamen Vogel. und wie ihr den kleinen Stromian füttert. Ja, Stromian. Stromian hieß in der Wohnung. Ja. Auch Walter legte sich schlafen. Nur Egbert ging noch unruhig im Saale auf und ab. Egbert? Es fiel ihm ein, dass Walter nicht so herzlich von ihm Abschied genommen hatte, als es nach einer solchen Vertraulichkeit wohl natürlich gewesen wäre. Egbert? Ja, Walter, ich bin also, dabei. Du, Egbert, hast dich ja auch komisch gefühlt, dass auf einmal diese merkwürdige Wahrheit ans Licht gekommen ist. Mit Berthas Krankheit war das immer bedenklicher. Über diese Peinlichkeiten auch, die... Die Röte von ihren Wangen war verschwunden. Sie wurde sehr krank und seit dann liegt Bertha auf dem Bett. Lieber Mann, fing sie an, ich muss dir etwas entdecken, das meine Gesundheit zerrüttet. Du weißt, dass ich mich immer nicht, so oft ich von meiner Kindheit sprach, auf den Namen des kleinen Hundes besinnen konnte. An jenem Abend sagte Walter beim Abschiede plötzlich zu mir, ich kann mir euch recht vorstellen, wie ihr den kleinen Stromian füttert. Ist das Zufall? Hat er den Namen erraten? Weiß er ihn? Und hat er ihn mit Vorsatz genannt? Und wie hängt dieser Mensch dann mit meinem Schicksale zusammen? Was sagst du, Egbert? Und dann bist du in den Wald gezogen, ganz verzweifelt. Es war ein rauer, stürmischer Wintertag. Tiefer Schnee lag auf den Bergen und bog die Zweige der Bäume nieder. Er streifte umher. Du hast deine Armbrust mitgenommen. Plötzlich sah er sich etwas in der Ferne bewegen. Meine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen. Es war Walter, der Moos von den Bäumen sammelte. Ist bis heute für uns für mein Haupt geflogen, Krähe. Ohne zu wissen, was er tat. Wunderliches Tier, legte er an. Willst mich nicht verlassen. Walter sah sich um. Meinst wohl bald als Beute hier meine Leib zu fassen. Und drohte mit einer stummen Gebärde. Oh. Wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt, Walter? Es ist erbärmlich. Aber in dem flog der Bolzen ab. Die Pizza war vergiftet. So, du warst es? Ich. Krähe, lass mich endlich sehen, Treue bis zum Grabe. Und jetzt ist es für dich zu sterben. Für mich zu sterben. Du sollst sterben. Ich soll sterben. Ich soll sterben. Jetzt. Walter stürzte nieder. Egbert, du hast mir alles. Krampft sich zusammen. Nein. Doch. Das stimmt nicht. Besser sterben. Besser. Spiel es nach. Das ist ganz furchtbar. Ganz furchtbar sterben. Das reicht. Stopp. Du musst jetzt aufhören. bildest du dir eigentlich ein? Hm? Bloß weil deine Frau irgendwie diese Geschichte erzählt hat, kannst du es nicht ertragen, dass diese Wahrheit ans Licht kommt? Ja. Ja? Walter, eine Frage habe ich an dich. Woher? Ich bin doch wieder die Alte. Ich bin doch schon tot. Du bist die Alte? Ich bin die Alte. Ich bin das. Nein, du kannst das nicht. Nee, und deine Frau hat meinen Hund umgebracht. Da lachst du, ja? Da lachst du. Also, da lachst du auch noch. Sag, letzten Leben vielleicht. In diesem Leben versöhne ich dich mit Pizzas. Sie hat von meinem Vogel die Eier genommen und aus diesen Eiern die Edelsteine. Und Bertha war deine Schwester. Nein! Doch, sie war Warum die Tochter eines Ritters, die er bei einem Hirten erziehen ließ. Die Tochter deines Vaters. Sie mein war Gott. Von einem anderen Weibe. Elftens, wie bei Egbert, der Groschen fällt. Aber warum habe ich in diesen schrecklichen Gedanken immer geahndet? Weil du in früher Jugend deinen Vater eins davon erzählen hörtest. Ah, dann ist deine Rache fertig, dann habe ich dich gestorben. Du hast mich gestorben. Und durch Rache sind wir jetzt alle tot. Ja. Wer lebt noch? Der Supervisor! Genau, der Supervisor. Wo ist der überhaupt? Hol den mal her! Ja. Der lebt noch! Vielleicht. Vielleicht. Fahrrad oder mit dem Moped oder wie kommst du nach Hause? Nein. Es gibt ein Auto, das wartet und der Fahrer wartet auf mich und dass ich nach Hause kann. Du wirst die Vögel singen hören in draußen. Nein, ich kann noch keinen Vögel sehen. Hm. Es ist eine. Die hört man lieber nicht zu. Schlaf gut. Tschüss, dann. Du auch. Waldeinsamkeit. Ein romantisches Märchen aus den deutsch-indischen Wäldern von Helga Taug und Otto Koll. Es sprachen Sagnik Chakraborty und Lars Rudolph. Technische Realisation und Regie Helga Taug und Daniel Wetzel. Aufnahmen Martin Bayerlein, Maria Ochs, Helga Taug und Daniel Wetzel. Eine Produktion von Deutschlandfunk 2009. Redaktion Elisabeth Panknin.